Die ausländischen Gäste, die am Kongress des Roten Kreuzes der DVRK und der Gedenkveranstaltung zu seinem 70. Gründungstag teilnahmen, besuchten Mangyongdae, Geburtsort von Genossen Kim Il-sung. Sie besichtigten auch den Palast der Wissenschaft und Technologie, die Kinderklinik Ongyu und weitere.